Die hohen Masten in den Schiffen stehen, wo die großen Dampfe in die Nordsee gehen, wo zum Abschied winken Mädchen dir an Land, liegt mein Hamburg an der Wodekant. Wo um graue Häuser scharf der Seewind weht, wo die schöne Alster durch die Flete geht, wo so manche Seemann seine Heimat fand, liegt mein Hamburg an der Wodekant. Solange noch die Elbe, die Alster und die Bill durch unser Hamburg fließen, steht Hamburgs Herz nicht still. Solange der alte Michel am Hafen Wache hält, bleibt unsere alte Hansestadt das große Tor zur Welt. Bleibt unsere alte Hansestadt das große Tor zur Welt. Scharf der Seewind weht, wo die schöne Alster durch die Flete geht, wo so manche Seemann seine Heimat fand, liegt mein Hamburg an der Wodekant.